Kapitel 7, Übung A12. Phonetik. Hören und wiederholen Sie. Zeitung. Übung. Wohnung. Prüfung. Ausbildung. Lösung. Vorlesung. Jung. Langweilig. Singen. Anfangen. Bank. Dank. Schrank. Geschenk. Krank. Denken. Danken. Der Junge ist noch in der Ausbildung. Die Übung ist langweilig. Inge denkt an ihre neue Wohnung. Ich danke dir für das Geschenk.